Jetzt fliege ich auf in den Himmel. Nur Ich warf meinen Flügel und stürzte direkt auf meine... Nun fass ich dich am Knicken noch einmal alles zusammen. Und es ist nicht schwer zu erkennen, ich bin am Plan. Zum Buche liegen. Tötchen, wenn diesen Verlust, Nasenlust, Zielbruch, Feuerbrand, Kindschmerz, Flügelbruch und gewisse andere Brüche. Abschließend bleibt zusammen. Ja, um 19 das waren die guten Zeiten. Du kommst bei sich nicht selten. Das war die guten Zeit. Das war die guten Zeit.